HR2 Kultur. Archivschätze. Heute Operngeschichten. Nun ist es beschlossene Sache nach jahrelanger Diskussion. Die Frankfurter Oper wird neu gebaut an gleichem Ort. Das Schauspielhaus wird ebenfalls neu gebaut an neuem Ort, aber von der Oper nur fußläufig entfernt. Und die alte Oper hat sich längst im Wiederaufbau etabliert. Doch auch dieser stand in der Nachkriegszeit vor vielen, vielen Jahren zur Debatte. Und genau dieser Debatte widmen wir heute unseren Archivschatz. Neubau oder Wiederaufbau, alte Oper, neue Oper. Zwei Weltkriege hinterließen Beschädigung, dann Zerstörung. 1944 stand am Opernplatz eine Ruine. So lautete der Titel einer Diskussionssendung im Jahr 1953. Was soll mit der Frankfurter Opernhausruine geschehen? Richard Daub moderierte das Gespräch. Im März 1944 wurde das Frankfurter Opernhaus durch einen Luftangriff zerstört. Seitdem trauern die Frankfurter Bürger und Kunstfreunde um ihr Opernhaus. Stehen geblieben ist damals nur der äußerliche bauliche Rahmen des Opernhauses, eine im Inneren völlig ausgebrannte Ruine. Seit Jahren geht nun in Frankfurt die Diskussion um die Frage, ob man die Opernhausruine abreißen oder ob man sie erhalten soll. Wir haben heute die Herren Professor Flechte-Besius, einen der entschiedensten Befürworter der Erhaltung der Ruine, den Kulturdezernenten der Stadt Frankfurt, Herrn Stadtrat Dr. vom Rath, Herrn Stadtrat Dr. Kampfmeier und Herrn Baurat Uether zu einem Gespräch über dieses Problem gebeten. Ich möchte zunächst Herrn vom Rath bitten, uns die im Magistrat vertretene Auffassung einmal mitzuteilen. Der Magistrat hat sich in verschiedenen Sitzungen mit dem Problem der Erhaltung der Opernhausruine befasst. In seiner letzten Sitzung ist er nun zu dem Beschluss gekommen, dass eine Entscheidung über die Erhaltung der Opernhausruine erst dann gefällt werden kann, wenn der Verwendungszweck feststeht. Wenn der Verwendungszweck feststeht, das ist also dann das Problem, über das wir uns auch unterhalten müssen. Welcher Verwendungszweck kommt nun für die Opernhausruine noch in Frage? Ich darf vielleicht nun Sie, Herr Professor, mal bitten, uns zu sagen, von welchen Vorstellungen Sie bei Ihrer Kampagne ausgegangen sind, die Sie gerade in der Frankfurter Bürgerschaft und unter den alten Frankfurtern ausgelöst haben, mit Ihrer Idee, dass man das Opernhaus oder die Opernhausruine unter allen Umständen erhalten sollte. Ich habe in der Erkenntnis, dass der schöne Mantel des Opernhauses ja im Wesentlichen erhalten ist, eines Gebäudes, das sowohl von Peter Behrens wie von Jakob Burckhardt als ein wertvolles Gebäude betrachtet wurde, von vornherein in der Stadtverordnetenversammlung dafür plädiert, dass dieses Gebäude erhalten werden solle, zwecks späterer Verwendung zu einem noch nicht vorgesehenen Zweck. Ich habe 1951 auch erreicht, dass eine Niederlegung nicht in Frage kommen solle, ehe die Stadtverordneten noch einmal darüber gefragt worden seien. Als im Dezember des vergangenen Jahres bekannt wurde, dass der Hochbauausschuss beschlossen habe, lediglich Verkehrssicherungen vorzunehmen, aber nichts für die Erhaltung der Ruine zu tun, im Gegenteil den oberen Sims abzutragen, da habe ich allerdings mich dazu entschlossen, etwas schärfer vorzugehen und zu verlangen, dass etwas unternommen würde, um die Ruine zu erhalten, gleichgültig welchen Zwecken sie später dienen soll, dass mir dabei nach Verlust des Saalbaus, angesichts dessen, dass wir einen Konzertsaal brauchen, ein Saalbaugebäude vorschwebte, will ich nicht leuchten. Sie stellen sich also vor, dass man die Opernhausruine später einmal zu einem Konzertsaal ausbauen könnte oder zu einer Art Kulturhalle. Genau dieses. Nachdem festgestellt worden war, durch die ersten Frankfurter Baufirmen, dass eine Erhaltungsmöglichkeit bestehe, nachdem festgestellt war, dass ein Niederreißen des Opernhauses und Anlegen eines Parkplatzes, woran gedacht war, einen Kostenaufwand von 1 Million erfordern würde, war es mir klar, dass man das Geld lieber daran wenden solle, zunächst die Ruine zu erhalten, um später zu sehen, was man daraus macht. Herr Dr. Kampfmeier, ich sehe, Sie haben dazu einiges zu sagen. Ich will nicht auf meine grundsätzliche Einstellung zur Sache eingehen, sondern zunächst nur einmal an die Herren eine Frage stellen. Sie nehmen also sicher an, dass die Opernhausruine nach ihrer baulichen und künstlerischen Gestalt erhaltenswert sei. Nun will ich gerne zugeben, dass mit dem Wiener und dem Pariser Opernhaus auch das Frankfurter Opernhaus zu den würdigsten Schöpfungen der Gründerzeit gehört. Aber es ist eine Schöpfung der Gründerzeit und es ist ein Stilmischmasch aus Elementen der verschiedenen Baukulturperioden. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich achte und respektiere Gefühle der Erinnerung, die Frankfurter Bürger beseelen, die nun einmal in diesem Hause schöne Stunden verbunden mit der Musik erlebt haben. Aber ich kann nicht ganz einsehen, dass uns das dazu zwingen sollte. Und darüber werden wir vielleicht nachher noch einiges zu sprechen haben, Millionen auszugeben für etwas, was künstlerisch doch nicht sehr bedeutsam ist. Herr Dr. Kampfmeier, Sie haben eine Meinung vorgetragen, die sich hören lässt, aber ich glaube, es gibt auch eine ebenso gut argumentierte Gegenmeinung dazu und ich möchte gerade jetzt mal unseren Kulturdezernenten dazu fragen, was er gerade zu diesem Problem meint, ob dieses Gebäude in seiner äußeren Form nun wirklich so verdammenswürdig ist, weil es aus der Gründerzeit stammt oder nicht. Herr Stadtrat vom Rat, darf ich Sie bitten? Herr Kampfmeier, ich möchte Ihnen doch da ziemlich energisch widersprechen. Sehen Sie, es gibt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur noch ganz, ganz wenige Gebäude, die uns überhaupt zeigen, wie in jener Zeit gebaut worden ist. Und dass das Frankfurter Opernhaus eines dieser wenigen Gebäude ist, und zwar wohl das bedeutendste, was wir in Deutschland noch haben, daran kann wohl auch kein Zweifel sein. Nun haben Sie eben den Standpunkt, den ich verstehen kann, das ist ein Stilmischmasch, die ganze Richtung liegt mir nicht, die ganze Zeit passt mir nicht. Aber das ist doch vielleicht, wenn man die Dinge einmal historisch bedenkt, ein höchst augenblicklicher Standpunkt. Wir wissen nicht, wie wir in 10, in 20 und in 50 Jahren darüber denken. Denken Sie nur an den Jugendstil, den man ja auch sehr verdammt hat und der im Augenblick wieder eine Renaissance erlebt. Wir wissen nicht, ob auch gerade dieses Beispiel des Opernhauses für künftige Generationen und vielleicht auch für künftige Architekten einmal von ganz großem Wert sein wird. Und einen Gesichtspunkt möchte ich noch zum Schluss sagen. Wenn man ein Bauwerk einmal zerstört hat, wenn es abgerissen ist, wenn es zugrunde gegangen ist, so ist es unwiderruflich verloren. Es ist für alle Zeiten, für alle späteren Generationen verloren. Und der Verantwortung sollten wir uns doch bewusst sein, dass wir gerade nach den Zerstörungen des letzten Krieges die Verpflichtung haben, derartige Kulturdenkmale, wenn sie überhaupt noch erhalten werden können, für künftige Zeiten zu erhalten. Gestatten Sie mir gerade eine Zwischenbemerkung, Herr vom Rat. Ich möchte nur nichts sagen für den Abbruch. Ich möchte nur nichts sprechen für die Erhaltung. Das Gebäude kann von mir aus noch 40 oder 50 Jahre so stehen. Nun möchte ich eigentlich, ich wollte das gerne vorher getan haben, doch nun gerade den Bausachverständigen fragen, wie es denn nun tatsächlich mit der Verwendungsmöglichkeit der Opernhausruine aussieht. Ist es denkbar, dass die Ruine in der äußeren Form, die ja immerhin dann die äußere Form des alten Opernhauses noch bis zum gewissen Grade wäre, verwendet und ausgebaut werden kann, oder ist das nicht möglich? Dazu möchte ich sagen, eben, wir haben diese Verpflichtung, wie schon vorhin erwähnt, nachdem nun so wenige Baudenkmäler aus dieser Zeit noch da sind. Vor allen Dingen ist gerade dieses Baudenkmal für Frankfurt so außerordentlich wichtig. Vor allen Dingen ist eben mit diesem Gebäude eine Kulturepoche Frankfurts verbunden. Und es zeigt eine Zeit, die wirklich die Größe und die höchste Stufe, die Frankfurt vielleicht in einer Kulturepoche erreicht hat. Und aus dieser Erkenntnis heraus war ich immer bestrebt, dieses Gebäude zu schonen, beziehungsweise das zu machen, was nun im Rahmen der gegebenen Mittel möglich war. Natürlich hat man alle möglichen Verwendungszwecke für dieses Gebäude. Es ist natürlich zugegeben, dass ein Neubau, meinetwegen eines Konzerthauses oder der Neubau eines Museums oder sonstige Verwendungszwecke, dass die natürlich billiger sein werden. Aber ich finde, dass man den ethischen Wert so eines Gebäudes in den Vordergrund stellen muss Und wenn wir es in unserer Generation nicht machen können, wir diese Dinge zurückstellen müssen und es der nachkommenden Generation zumindest das Haus so überreichen müssen, damit die entscheiden können, was damit geschehen soll. Kommen Ihnen diese Diskussionen vielleicht bekannt vor? In den 1960er Jahren gingen die Diskussionen weiter. Es gab 1966 eine Sendung, die auch Meinungen von Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern zum Thema eingeholt hat. Doch die Sendung beginnt mit einem Rückblick auf die Geschichte der Alten Oper. Oktober 1880. Eröffnungsvorstellung in der neuen Frankfurter Oper im Beisein Kaiser Wilhelms I. Auf dem Programm steht Don Juan von Wolfgang Amadeus Mozart unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Dessow und in der Regie von, wie es wörtlich heißt, Herrn Schwemer. In den Formen italienischer Renaissance, so steht es in der Baedeker Ausgabe Frankfurt und der Taunus von 1952, wurde das Haus von Baumeister Lucke errichtet. 5 Jahre dauerte die Bauzeit, von 1875 bis 1880. Schon 1870 hatten 67 Frankfurter Bürger für den Bau des Opernhauses 480.000 Gulden gestiftet. Umgerechnet in Mark machte das einen Betrag von 820.800 Mark aus. Der Kostenvoranschlag von 1872 belief sich auf 1.200.000 Gulden oder 2.052.000 Mark. Die tatsächlichen Kosten machten auf Heller und Pfennig 6.810.423,92 Mark aus. Man sieht, auch zu damaliger Zeit hat man sie schon verkalkuliert, aber nicht verspekuliert. Denn für den Fehlbetrag sprangen wiederum Frankfurter Bürger mit namhaften Beträgen in die Bresche. Dass die für damalige Zeiten horrende Summe nicht zum Fenster hinausgeworfen war, sollte sich in der Folgezeit erweisen. Die Frankfurter Oper entwickelte sich zu einer Kunststätte von hohem Rang. Solisten und Ensembles kamen hierher zu Gastspielen und Werke, die noch heute zum feststehenden Repertoire jeder Opernbühne gehören, erlebten hier ihre Uraufführung. Aber auch das Frankfurter Ensemble, seine Kapellmeister und zahlreiche Solisten waren gern gesehene Gäste in aller Welt. Hier einzelne Namen zu nennen, verbietet dem Chronisten die Qual der Wahl. Bei den Opernfreunden Frankfurts und weit darüber hinaus sind sie unvergessen. So erlebte die Frankfurter Oper über 6 Jahrzehnte hinaus eine stete Zeit der Entfaltung, die wohl in den 20er Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Und dann brach das furchtbare Unheil herein. Januar 1944. Auf dem Programm steht Tiefland von Eugen d'Albert. Die Vorstellung nimmt ihren ungestörten Verlauf. Aber die Besucher haben ihre Oper zum letzten Mal gesehen. Am nächsten Vormittag, dem 29. Januar, wird das Haus von Bomben schwer getroffen. 2 Monate später, am 22. März 1944, wird das Vernichtungswerk vollendet. In jener Nacht, da die Frankfurter Altstadt in Flammen aufgeht, fällt auch die Oper in Schutt und Asche. Auf der Suche nach meinen Angehörigen führte mich mein Weg während jener furchtbaren Feuersbrunst auch über den Opernplatz. Keine Menschenseele weit und breit, und ich fühlte mich trostlos, einsam und verlassen in diesem Inferno der Vernichtung. Rundum brennende Häuser, ein Flammenmeer und den Platz beherrschen die Oper, eine riesige lodernde Fackel. Rote Glut strahlte hinter leeren Fensterhöhlen, und das Knistern des Feuers und das Pfeifen des von den Flammen angesogenen Windes sangen das leidvolle Abschiedslied von einem liebgewordenen Stück Frankfurt. Es ist selbstverständlich, dass man sich nach Kriegsende nicht sofort um die Opernhausruine kümmern konnte. Aber nicht so selbstverständlich ist es, dass man ihre Standfestigkeit dadurch gefährdete, dass man Eisenträger lastwagenweise herausriss und als Schrott verkaufte. Bezeichnend ist der Satz im Baedeker von 1952. Pläne für die Rettung dieser bedeutenden Ruine bestehen nicht. Heute können wir dahingehend korrigieren, bestanden nicht. Immer wieder war es die private Initiative, die sich um die Opernhausruine kümmerte und die durch Sammlungen auch die notwendige Geldsumme aufbrachte, um ihre Standfestigkeit wieder zu sichern. Aber all diese Bemühungen verliefen im Sande bis zur Gründung der Aktionsgemeinschaft Opernhaus im September 1964, die auf die Anregung des Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, Konsul Fritz Dietz, zurückgeht. Wie verhält sich aber nun die Bevölkerung zur Frage des Wiederaufbaus der Opernhausruine als Konzertsaal und Kongresshalle? Als Sprachrohr der Frankfurter Bürgerschaft gaben uns zunächst die Vorsitzenden der drei Parteien ihre Antwort. Als erster der Vertreter der Sozialdemokratischen Partei, Gerhard Weck. Die Frage des Wiederaufbaus der Opernhausruine bewegt die Gemüter in unserer Stadt schon seit vielen Jahren. Die Stadtfürstenversammlung hat sich damit schon des Öfteren beschäftigt und hat auch einen Beschluss gefasst, die Ruine als Kongress- und Konzertsaal wieder aufzubauen. Die Vorbereitungen waren in der Stadtfürstenversammlung ziemlich weit gediehen. Sie konnten nicht zum Abschluss gebracht werden, da letztlich das Ganze dann an der Frage der Finanzierung scheitern musste. Und das scheint meiner Ansicht nach ja die schwerwiegendste Frage zu sein. Sind die Mittel für den Wiederaufbau dieser Ruine aufzubringen? Da möchte ich allerdings sagen, sehe ich im Augenblick wenig Möglichkeiten, dass die Stadt in die Lage versetzt würde, dafür die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen zu können. Wenn man dabei daran denkt, dass es sich am Ende nicht nur um die Investitionen handeln würde, sondern um die dann wahrscheinlich sehr hohen laufenden Folgekosten. Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union, Dr. Hans-Jürgen Moog, sagte: Die CDU hat bereits bei den Wahlen zur Stadtfürstenversammlung im Jahre 1964 den Wiederaufbau des Opernhauses gefordert. Sie hat aber dabei gleichzeitig an die bürgerschaftliche Initiative appelliert. Sie begrüßt die Initiative, die von dem Präsidenten der Industrie- und Handelskammer ausgegangen ist und die auch von unserem Parteifreund Prof. Dr. Flesch-Tebesius wesentlich mitgetragen wird. Sie sieht die Notwendigkeit, in Frankfurt am Main ein Konzert- und Kongresshaus zu schaffen, für das sich die Opernhausruine auch aufgrund ihrer Tradition geradezu anbietet. Nachdem auch ein beachtlicher Beitrag durch die bürgerschaftliche Initiative erreicht werden konnte, ist es nunmehr an der Stadt, sich zu dieser Frage auch zu äußern. Auf der anderen Seite ist aber die bekannte Finanzlage unserer Stadt Frankfurt am Main so, dass andere dringende und bereits begonnene Projekte die Möglichkeit eines raschen Wiederaufbaus unseres Opernhauses zurzeit leider nicht realisierbar erscheinen lassen. Für die Freien Demokraten beantwortete deren Vorsitzender Wolfgang Mischnick unsere Frage. Ich bin schon immer für den Wiederaufbau des Opernhauses gewesen. In meiner 10-jährigen Tätigkeit im Stadtparlament habe ich das in mehreren Reden zum Ausdruck gebracht. Das einfach deshalb, weil ich in der Opernhausruine eine Möglichkeit sehe, in Frankfurt einen Konzert- und Kongresssaal zu gewinnen, den wir bisher nicht haben. Zwei Gesichtspunkte sind es dabei, die mich in erster Linie dazu gebracht haben, dem Wiederaufbau zuzustimmen. Einmal sehe ich in der Opernhausruine ein Symbol dafür, was Bürgersinn in der Vergangenheit schaffen konnte und dass es auch heute noch möglich ist, mit Bürgersinn zu einem solchen Ergebnis zu kommen, wie die Spendenaktion beweist. Zum Zweiten ist es für mich ein Beweis dafür, dass man erst seit nach dem Krieg den Fehler gemacht hat, in einer Art Bilderstürmerei Zeugnisse der Vergangenheit vernichten zu wollen. Geistige Probleme der Gegenwart löst man eben nicht durch Abriss von Bauwerken der Vergangenheit. Selbstverständlich wird es nicht möglich sein, in den nächsten ein, zwei Jahren die Opernhausruine aufzubauen, weil die finanzielle Situation heute schwieriger geworden ist. Ich glaube aber, dass über eine Stiftung mit dem Einbringen der Spenden, mit der Zurverfügungstellung des Grundstückes, der Ruine und mit einer tragbaren Tilgungs- und Verzinsungsrate, die durch Vermietung von Räumen, es gibt ja Pläne darüber, es möglich sein wird, auf die Dauer ein wiederaufgebautes Opernhaus als Kongress- und Konzertsaal für Frankfurt am Main erstehen zu lassen. Aber nicht nur mehr oder weniger offizielle Persönlichkeiten sollen sich in unserer Sendung über die Frage der Zukunft des Opernhauses äußern, sondern buchstäblich auch der Mann auf der Straße soll zu Wort kommen. Im Schatten der Ruine sprachen wir wahllos Passanten an, um von ihnen zu hören, sind sie für oder gegen einen Wiederaufbau des Opernhauses? Für natürlich. Weshalb? Warum? Weil es ein Bild ist, das unbedingt zu Frankfurt gehört. Ein Haus, das Tradition hat. Also ich bin für den Wiederaufbau der Opernhausruine. Ich finde, das ist in Frankfurt eines der schönsten Baustädte überhaupt. Für als Frankfurter und nicht dagegen, aber hoffnungslos bei der Stadtverwaltung. Ich bin noch ein alter Anhänger von der Oper, das stimmt, aber das kostet viel Geld. Ja, ich bin ganz entschieden dafür. Ich finde, in Frankfurt wird so viel gebaut, hätte man für das Opernhaus wohl auch noch Geld aufbringen können. Meiner Meinung nach sollte man ruhig mit dem U-Bahn-Bau dann ein halbes Jahr noch gewartet haben. Aber das ist doch das einzige große Projekt, was hier noch fehlt. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass es noch nicht aufgebaut ist. Es wird eine Konzerthalle, soviel ich gehört habe. Und ein Repräsentativbau oder Saal. Und ich glaube, die wenigsten Frankfurter, die meisten sind ja Arbeiter, Angestellte, werden da hingehen, wenn Gelegenheit haben, da hinzugehen. Die Frage ist nur die, ob die Bevölkerung Frankfurts die Zeit, das Geld hat und Interesse hat, diese Art Konzerte zu besuchen, die ich annehme, dort gegeben werden. Ich bin nicht dafür. Weshalb? Ach, wir haben eine große Wohnungsnot, ne? Die Kinder. Vielleicht so wie die Jugendlichen sowas machen, aber Tonhalle fehlen auch noch viel. Oh, man könnte jetzt ein ganz Buch schreiben. Was aber antworten junge Menschen auf unsere Frage? Wir sind zum Marschallbrunnen gegangen, zu den Jugendlichen, die allgemein als Gammler verschrien sind. Ihre Antworten kamen uns fast ein wenig überraschend, wie zum Beispiel diese. Für den Aufbau des Opernhauses. Ich finde, es ist ein altes Stück Frankfurt und es soll wieder erstehen. Die alten Bürger hatten damals ihre Freude, sollen sie heute auch wieder haben. Wenn die Oper geht, eine Oper muss da sein, das ist meine Meinung. Das soll ja nun ein Konzerthaus werden. Ja, oder ein Konzerthaus, gut. Meine Oper haben wir eine neue, aber so ein altes Stück in der alten Form, finde ich es besser, wenn es wieder hergestellt ist. Warum nicht? Ich bin dafür. Ja, es sieht schöner aus, wenn das wieder restauriert ist. Es ist ja nur eine Ruine. Ne? Was sagen Sie dazu? Warum soll das wieder aufgebaut werden? Soll man da abreißen, was anderes hinbauen? Ja, ich glaube, dass es ein gutes Werk ist, dass auch mal wieder ein altes Werk aufgebaut wird. Nicht nur, dass die neuen Hochhäuser entstehen, sondern auch mal wieder was Altes. Ja, wenn es wieder aufgebaut wird, das wäre natürlich sehr schön. Wenn man denkt, die anderen Städte wie Mailand und New York und Paris, die Opera, das ist ein sehr schöner Bau und wenn er wieder aufgebaut wird, wäre natürlich sehr schön. Ich meine, ob es unbedingt notwendig ist, lässt sich noch fragen. Und wie es wieder aufgebaut wird, ist auch noch also fraglich. Wenn es im alten Stil wieder aufgebaut wird als Repräsentation, ist es nicht zu verachten. Ach Gott, ist mir an und für sich egal. Mir persönlich gefällt das neue Opernhaus sehr gut. Aber wenn die alten Frankfurter, die das alte Opernhaus eben gekannt haben, das gerne wieder aufgebaut haben, dann bin ich auch dafür. Wer aber könnte am Wiederaufbau des Opernhauses als Konzerthaus größeres Interesse haben als die Museumsgesellschaft? So ist es auch kein Wunder, dass ihr erster Vorsitzender Adolf Melber diesen Plan begrüßt. Die Frankfurter Museumsgesellschaft mit ihrer fast 160-jährigen Tradition ist natürlich brennend daran interessiert, in Frankfurt wieder einen Konzertsaal zu bekommen. Nachdem der Saalbau durch die Kriegseinwirkungen zerstört worden ist, machen wir unsere 20 Konzerte in der Oper, die wohl nicht ein Konzertsaal darstellt, sondern ein reines Opernhaus. Wir sind erfreut, dass es beabsichtigt ist, in der Ruine des alten Opernhauses einen Konzertsaal mit 2100 Plätzen zu erstellen, zusätzlich noch einen kleineren Saal für Kammermusikkonzerte. Die großen Orchester, wie die Prager, die Wiener, die Berliner, deren Konzerte alle an Frankfurt vorbeigehen, weil wir keinen Konzertsaal bieten können, werden sicherlich, wenn erstmal ein Konzertsaal vorhanden ist, jährlich das Frankfurter Konzertpublikum erfreuen können. Das Frankfurter Opernpublikum hingegen erfreute sich bereits seit vielen Jahren an hochkarätigen Aufführungen. Während um den Wiederaufbau der alten Oper gerungen und diskutiert wurde, wurde längst wieder inszeniert und dirigiert. Und zwar in den Räumen des Theaters, des alten Theaters am Theaterplatz. Bereits 1952 wurde der Komponist Georg Scholti als Generalmusikdirektor an die Oper Frankfurt berufen. Georg Scholti, der aus Ungarn emigrieren musste, war in der Schweiz und in England im Exil. Als Dirigent wurde er 1946 nach München an die Staatsoper berufen, 1952 nach Frankfurt. Er blieb bis 1961. Und schon 1953 kam auch der international bekannte Komponist Gottfried von Einem an die Oper Frankfurt. Mit seinen Literaturopern war er international berühmt geworden. In Frankfurt begann er mit der Arbeit an seiner Oper Der Prozess. Der Reporter Karl Kraft sprach mit ihm, während im Hintergrund geprobt wurde. Kafkas Prozess, Herr von Einem, ist ein sehr schwieriger Vorwurf für eine musikalische Ausdeutung. Nicht zuletzt doch wohl deshalb, weil es sich im Grunde genommen um ein sehr diffiziles psychologisches Problem handelt. Mit welchen kompositorischen Mitteln haben Sie versucht, diese Aufgabe zu lösen? Darf ich, bevor ich auf die kompositorischen, die musikalischen Mittel eingehe, noch etwas sagen, warum ich zu diesem Stoff kam, beziehungsweise was vor allem mich daran gereizt hat? Das heißt also, in der Zeit, in der Blacher, Kramer und ich den Text zusammen herstellten. Boris Blacher ist ja sozusagen Ihr Lehrer, nicht? Ganz recht. Und wir haben ja auch schon zusammen den Danton geschrieben, also nach Büchner. An Kafkas Roman hat mich vor allem interessiert die Bildhaftigkeit und das Merkwürdige, das jedem unvoreingenommenen Leser oder Hörer doch ansprechen muss, ist die Tatsache, dass in diesen realen Räumen merkwürdigste Dinge vor sich gehen. Zum Beispiel, auf dem Dachboden finden Sie ein Gericht. In dem Gang einer Bank findet eine Bestrafung statt, die Prügler-Szene. Im Dom erscheint K., Josef K., es erscheint ein Geistlicher und es ergibt sich ein Gespräch, das eigentlich nicht sehr üblich in einem Dom, in einer Kirche sein dürfte. Nun, das sind etwas von den Dingen, die mich an diesen Roman und an die Komposition dieses Romanes herangeführt haben. Ja, Herr von Einem, Sie haben im Wesentlichen, wenn ich es recht verstanden habe, das Milieu eben angezogen und sind aber die Menschen und das Geschehen in eben diesem Milieu nicht vielleicht wichtiger. Das ist sehr richtig. Das Milieu ist der Hintergrund natürlich. Aber dann tritt ja natürlich auch die Musik hinzu. Und dieses Dreigespann, also das Milieu, die Szene, die Menschen und die Musik und das alles ineinander verschlungen, das ergibt ja dann eine Oper. Und nun auf die musikalischen Mittel zu kommen. Ich war bestrebt, eine musikalische Form zu erfinden, die eine, wie soll ich sagen, musikalische Überhöhung des Wortes darstellt. Ob mir das gelungen ist, wird der Hörer zu entscheiden haben und nicht ich. Auch Ihrer ersten Oper, Herr von Einem, Sie zogen sie vorhin kurz an, liegt mit Dantons Tod von Georg Büchner Ein Text zugrunde, dem man doch wohl ohne Widerspruch eine absolute literarische Gültigkeit zuschreiben kann. Ich wüsste außer Richard Strauss niemand, der derartiges gewagt hätte bisher. Ja, das ist sehr schwer für mich, darauf etwas zu sagen. Bei Büchner hat mich vor allem gereizt, das, was aus der Zeit, in der damals dieses Stück geschrieben wurde, das heißt vom Büchner, wie aber auch von mir, mir entgegenkam. Die Zeit, in der Büchner dieses Drama schrieb, war die nach-napoleonische Zeit. Es war die Zeit der Vorrevolution, eine sehr gespannte Zeit, sehr verwirrte Zeit. Die Zeit, in der Blacher und ich an dieses Drama Büchners herangingen, war das Jahr 1943. 1944 war der 20. Juli und Anfang August 1944 begann ich die Komposition. Also in diesem Zusammenhang ist diese Oper zu verstehen. Durchaus. Darauf legen Sie Wert. Durchaus. Aha. Noch eine abschließende Frage, Herr von Einem. Wie ordnen Sie Ihr Opernschaffen Ihrer gesamten musikalischen Produktion ein? Wir kennen Ihre Lieder, wir kennen Sonaten, Orchestermusik. Ja, zwangsläufig nimmt das Opernschreiben bei mir einen ziemlich wichtigen Platz deshalb ein, weil eine Oper ja ein sehr umfängliches Gebilde ist. Und deshalb durfte doch diese Oper natürlich einen wichtigen Platz in meiner Produktion einnehmen. Abschließend darf ich sagen, darf Ihnen danken, dass Sie, obwohl die Proben hier sehr dringend, uns Gelegenheit gaben, ein paar Worte mit Ihnen zu wechseln. Und ich möchte annehmen, dass die Hörer, nachdem Sie hier am Mikrofon gehört haben und nachdem Sie Gelegenheit hatten, einiges zu Ihren Werken, zu der Vorstellung, die Sie davon hatten, zu sagen, dass Sie mit vielleicht größerer Aufgeschlossenheit die Oper, wenn sie über unseren Sender gestrahlt wird, anhören werden. Ich danke Ihnen sehr. Karl Kraft sprach im Jahr 1953 mit dem Komponisten Gottfried von Einem an der Frankfurter Oper. Georg Scholti war ab 1952 als Generalmusikdirektor in Frankfurt tätig und blieb bis 1961. In dieser Zeit machte er Frankfurt zu einer internationalen Bühne. Dann wurde er nach London berufen. Hans-Jürgen Tietze interviewte Georg Scholti zu seinem Abschied von der Frankfurter Oper im Jahr 1961. Herr Generalmusikdirektor Scholti, ich glaube, 9 Jahre waren Sie in Frankfurt und diese Zeit besagt eigentlich schon, dass Sie sich offenbar in Deutschland und hier in Frankfurt ganz wohl gefühlt haben. Ja, sehr wohl. Was Sie wissen, ist vielleicht auch, dass ich vor diesen 9 Jahren noch 6 Jahre in München in der gleichen Position tätig war. Also alles in allem mit diesem Jahr 15 Jahre bereits an einem leitenden deutschen Theater tätig war. Der einzige Grund, und das ist wirklich die Wahrheit, ich sage es nicht anders, warum ich nach so glücklichen Zusammenarbeit von Frankfurt nach 9 Jahren weggehe, ist das, dass ich ganz deutlich das Gefühl hatte und stets habe, dass wenn man nach 9 Jahren nicht seine Stellung wechselt, dann bleibt man ewig da. Und ich glaube, dazu bin ich noch einfach zu jung. Ich möchte noch ein bisschen in der Welt weiterkommen. Das war der einzige Grund. Ja, da darf man natürlich jetzt nach Ihrem Alter fragen. Wie alt sind Sie, Herr? Ja, ich bin 48 Jahre gewesen. Ich bin im 49. Lebensjahr bereits. Ja. Sie übernehmen die Leitung der Covent Garden Oper in London. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Aufgabengebiet. Eines der schönsten Aufgabengebiete überhaupt für einen musikalischen Leiter, glaube ich. Ja, also ich mache das mit natürlich ganz großer Freude. Ich habe für die erste Saison bereits etwa 1 Jahr Vorarbeit geleistet. Werden Sie den Kontakt zu den deutschen Bühnen halten? Werden Sie einmal nach Frankfurt wieder zurückkommen? Ja, ganz gewiss. Ich habe es Herr Buckwitz sogar versprochen, dass ich nicht im kommenden Jahr, weil das geht nicht gut, aber 1 Jahr darauf gerne wieder in Frankfurt etwas machen werde und ebenso mit der Museumsgesellschaft bestehen Pläne. Außerdem bestehen natürlich meine Pläne in Zukunft mit Konzerte in München, Opern, auch vielleicht in Festspiele München, dann Köln, Hamburg, Berlin. Glauben Sie, Herr Scholti, dass dieser Sprung nach London Ihrem künstlerischen Schaffen irgendwie eine neue Richtung geben wird? Ja, ich denke schon. Es erweitert mein künstlerische, ich spreche von Opernarbeit, es ist nur Opern, was ich in London, in Covent Garden machen werde. Es ist also nicht so wie hier, wo das gleiche Orchester mit symphonischen Aufgaben auch betraut wurde. In London sind die symphonischen Orchester völlig getrennt von Opernhaus und das Opernhausorchester spielt nur Oper. Nein, ich bin davon überzeugt, dass es eine Weiterung meiner wesentlichen Arbeit. Schon aus dem Grund, sehen Sie, aus sprachlichen Gründen. Ich werde jetzt in der Zukunft, also italienisch, französische Oper, englische Oper, deutsche Oper, also in vier Sprachen sogar spielen, das ist also natürlich auch sehr reizvoll und sehr interessant für mich ist. Will das besagen, Herr Schulte, dass, wenn Sie sagen, es erweitert Ihren Arbeitskreis, dass Sie den Arbeitskreis in Deutschland etwas zu eng sehen, dass man hier vielleicht etwas zu eng arbeitet? Jetzt, wenn Sie weggehen, können Sie es vielleicht nein, sagen. Nein, durchaus nicht. Nein, es ist eine ganz andere. Das Theater erinnert sich sehr an die Mailänder Skala-Arbeitsweise. Mhm. Und zwar ist es eine Stagione-Arbeitsweise. Es besteht ein ständiges ganz erstklassiges Orchester, ein brillanter Chor, der größer ist als hier wie in Frankfurt haben, und besteht ein Ensemble. Zu diesem Ensemble werden sehr viele Gäste, also internationale Gäste, für jedes Stück engagiert. Und wenn man ein Stück einstudiert, spielt man 6-8 Mal, da kommt das nächste Stück. Also dieses italienische Mailänder Stagione-System, der mir im Prinzip nach 15 Jahren anderes System, das ich kennengelernt habe, sehr zusagt, und ich glaube, dass natürlich besser sei, dieses System der bessere sei, künstlerisch gesehen der bessere sei. Ich weiß, dass es natürlich in Deutschland, dass zumindest augenblicklich in diesem Ausmaß nicht zu machen sei, weil wir mit Abonnement-System natürlich weitgehend den Spielplan belegen, mit anderen Worten, wir müssen voraus schon 8 Wochen, 3 Monate voraus disponieren und sagen, an diesem Tag wird dieses und dieses Stück gespielt für dieses und dieses Abonnement. Das gibt selbstverständlich auf der anderen Seite im Theater eine materielle Garantie, eine große Sicherung, aber das ist ein völlig entgegengesetztes System. Das entscheidende Merkmal, dass wir in Deutschland, wenn wir ein Stück einstudieren, spielen wir 3 Jahre mit Abständen. Das heißt, mal zunächst öfteren, vielleicht einmal in 6 Tagen und dann wieder einmal 14 Tagen und dann wieder einmal 3 Monate und dann vielleicht nach 6 Monaten. Mhm. Immer noch das gleiche Stück. Während da wird einstudiert, wird hintereinander 6 bis 8 oder 10 Mal, je nachdem, gespielt und dann kommt das nächste Stück. Ja. Wird nicht rankommen, weiter im nächsten Jahr. Man kann vielleicht so viel konzentrierter arbeiten, nicht? Es hat also Vorteile für einen Musiker, der Schlamperei hasst, wie ich hasse. Es hat natürlich Vorteile in der Sinn, dass Sie, wenn Sie etwas einstudieren, Sie haben eine gewisse Gewähr, dass es binnen die 6-8 Vorstellungen das Resultat und das Niveau das gleiche bleibt. Und die Arbeit wird vielseitiger, weil man ja vielseitiger die Stücke wechselt, nicht? Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich viel komplizierter, einen Jahresplan auf diese Weise aufzustellen, weil natürlich jede Oper mit bestimmten Sängern, von bestimmten Sängern abhängt. Und wenn da irgendwas dazwischen kommt, es ist natürlich schon schwieriger, Ersatz zu finden. Also der Plan hat für einen fanatischen oder für einen Präzisionsmusiker, wie ich bin, natürlich Vorteile, während ich durchaus auch die Nachteile sehe. Ja, Herr Generalmusikdirektor, wir wünschen Ihnen bei Ihrem Weggang alles Gute, toi toi toi, wie man in Ihrer Künstlersprache sagt, und hoffen Sie trotzdem, hier einmal in Frankfurt wiederzusehen. Ich bedanke mich sehr herzlich und ich komme. Ein Sprung in das Jahr 1962. Da war die Sängerin Grace Bumprey nach Frankfurt eingeladen. Grace Bumprey war eine der ersten schwarzen Opernsängerinnen und sie war eine Wegbereiterin. Sie war 1961 als erste schwarze Sängerin bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth aufgetreten. Die Rolle der Venus in Wagners Tannhäuser verschaffte ihr in der internationalen Szene den Durchbruch. 1962 war sie in Frankfurt zu Gast und Hans-Jürgen Tietze traf sie bei den Proben. Oh, Das war ein kleiner Ausschnitt für die Probe zum heutigen Konzert. Und jetzt sitzt Grace Bunbury vor mir in einem grünen Kleid mit einem flotten orangenen Jäckchen. Nun zunächst einmal, wir sollten Sie einmal vorstellen, wo sind Sie geboren? Ich bin in St. Louis, Missouri geboren, ja. in United States. Und wo haben Sie studiert? Ich habe auch in Amerika studiert, Boston University, Northwestern University und Music Academy of the West mit Lotte Lehmann. Ja, wann sind Sie dann nach Europa gekommen? In 59. Und sind hier gleich irgendwo ins Engagement gegangen? Wohin? Ja, ich habe zuerst in Paris gesungen, Paris Oper, und dann nachher habe ich einen festen Vertrag in Basel abgeschlossen. Ja, in Basel, da sind Sie heute noch, ja? Sie sind uns, dem deutschen Publikum, als Venus von Bayreuth bekannt geworden. Es war das erste große Auftreten von Ihnen, ja? Ja, es war natürlich Bayreuth, es ist sowieso eine große Bühne und ganze Werk in Bayreuth. Und natürlich, das war für mich ein ganz großer Auftritt. Ja. Wie soll es nun weitergehen? Welche Pläne haben Sie für die nächste Zeit? Jetzt habe ich Probe für Walküre in Basel und dann nach Basel gehen wir nach Hamburg. Wir haben Konzert in Hamburg und dann Florenz habe ich, Recital und Fernsehen dort zu machen und dann Lissabon und dann Bayreuth im Sommer. Ja. Haben Sie nicht mal wieder Sehnsucht, nach Hause zu kommen oder gefällt es Ihnen hier in Europa so gut, dass Sie uns hier weiter beglücken wollen? Ja, wissen Sie, natürlich, ich bin in Amerika geboren und ich war jetzt zu Hause, wissen Sie, aber einfach nur für einen Tag. Ich war dort eingeladen beim Präsident Kennedy im Weißen Haus zu singen. Aber im September gehe ich zurück nach Amerika für ein Tournee mit Herrn Peschko und dann kommen wir zurück. Herr Peschko, Sie sind von unserer Sängerin hier auch schon apostrophiert worden. Sie arbeiten zusammen und die Sängerin möchte gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Wie empfinden Sie es? Ja, ich muss ein bisschen geschichtlich ausholen. Eines Tages läutet es an meinem Schreibtisch am Norddeutschen Rundfunk, wo ich eine Redaktion für das Lied habe. Und eine große Konzertdirektion fragt mich, würden Sie Grace Bunbury bei Liederabenden begleiten? Da sagte ich ihr, liebe Frau, wissen Sie, ich weiß, dass Grace Bunbury eine hervorragende Venus singt. Aber ein Mensch, der Wagner singen kann, muss ja nicht unbedingt ein qualifizierter Liedersänger sein. Und sagte sie, ach wissen Sie, Herr Peschko, versuchen Sie es doch mal. Ich sage, gut, es wäre sehr schön, wenn wir 3 Tage Zeit finden, wo wir uns mal ein bisschen zusammen raufen könnten. Und nun möchte ich davon berichten, das war wirklich ein glückliches Zusammentreffen. Als ich in das Zimmer kam, wo der Flügel stand, da saß Frau Bunbury und spielte erstmal ein exzellentes Klavier. Da dachte ich, das kann ja ganz heiter werden. Und dann dachte ich, na, eine Venus von Bayreuth, Schubert. Mal sehen, was dabei rauskommt. Beim ersten Lied wollte ich es nicht glauben, dass es so ist. Und beim zweiten Lied war ich, wie man in Berlin sagt, geplättet. Und ich finde die Spontaneität und diese echte Frömmigkeit und überhaupt das echte Empfinden. Ich muss nämlich sagen, dass Frau Bunbury nicht singt, was sie nicht empfindet. Dann lässt sie es lieber. Und deshalb singt sie Sachen, die sie selber sind. Und deshalb hat sie auch diese unglaubliche Wirkung auf die Menschen, indem sie eigentlich keine Wirkung erzielen möchte. Nun weiß ich, dass wir wieder eine große Liedersängerin haben. Ja, die Tatsache, dass Sie hier uns in Europa so lange und so oft beglücken, spricht schon dafür, dass Sie sich offenbar hier in Europa ganz wohl fühlen, ja? Sehr. Und wie kommen Sie nun klimatisch klar? Das Klima ist natürlich hier ein bisschen rauer als bei Ihnen. Es muss nicht sein, aber es ist meistens so. Ja, das kommt auf welche Stadt das ist. Das, natürlich in Amerika, wir haben auch verschiedene Klima, ja? Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, gestern waren wir in Köln. Ja. Und das Klima dort ist so furchtbar. Ich sagte, mein Gott, hoffentlich, wir gehen nie mehr zurück nach Köln. Aber das Publikum war so wunderbar, ich glaube, wir gehen. Ja? Das Publikum ist dann letzten Endes doch immer ausschlaggebend. Ja? Das war. Auf jeden Fall, wir profitieren davon, dass Sie hier nach Europa gekommen sind. Wir wünschen Ihnen für heute Abend toi, toi, toi, alles Gute, so sagt man bei uns. Wie sagt man bei Ihnen? Good luck. Good luck. Ja. Good luck und guten Erfolg hier auch beim Frankfurter Publikum. Danke sehr. Der Journalist Hans-Jürgen Tietze hat die Opernsängerin Grace Bunbury im Jahr 1962 getroffen. Heute in den Archivschätzen Operngeschichten. Eine Sammlung von Interviews mit Opernkünstlerinnen und Künstlern der 1950er und 1960er Jahre. Opernbühnen waren ein internationales Parkett. Doch das Frankfurter Parkett wurde von Maria Callas nur gestreift. Auch sie kam nach Frankfurt im Jahr 1959, allerdings nur auf der Durchreise. Und das mit einer Erkältung. Ein Reporter traf Maria Callas am Flughafen. Das ganze Flugzeug, nicht ein Wort gesprochen. Für uns, die wir schon mehrfach enttäuscht wurden, ist der große Augenblick gekommen. Soeben stieg Maria Menichini Callas aus der Maschine, die sie von Mailand nach Frankfurt brachte. Sie trägt einen weißen Breitschwanz-Persianer, eine petrolfarbene Kappe, ein graues Wollkleid und einen gelben Schal. Vor ihr kam eine ganze Reihe von Müttern mit kleinen Kindern aus der Maschine und zum Schluss kam sie, wie eine Königin. Und ihr Gatte, Kommendatore Menichini, begleitet sie still und bescheiden. Er ist ihr Manager, wie wir alle wissen, dieser millionenschwere Industrielle. Als die griechische Apothekerstochter an Mozarts Todestag 1923 in New York geboren wurde, wählte ihr Vater als Schutzpatronin für sie eine wahrhaft militante Heilige aus, Santa Barbara, den Engel der Artillerie. Vorläufig erscheint uns die Primadonna mit der göttlichen Stimme und den irdischen Allüren, aber sanft, milde und weichherzig. So darf ich hoffen, dass es zu keiner offenen Szene kommt, wenngleich sie diesmal einen Grund hätte, denn Fotoreporter und Journalisten aus aller Welt sind mehr als ungestüm. Ein Rundfunkinterview hat sie mir zunächst abgelehnt. Aber versuchen wir es nochmal. Glauben Sie, gnädige Frau, dass Sie das Hamburger Konzert durchstehen werden? The only thing I can say is that I wish tomorrow that I feel well, well enough to be able to sing for Germany, because I have had wonderful demonstrations of respect, of love, of the art that I perform, and I was most unhappy because I was ill and I couldn't make it. I still have the influenza, unfortunately, and I'm trying to get rid of it. So the only thing I really can say is right now I'm spending all the energy in getting well and trying to sing as well as I can for the Germans that have really shown so much love and respect for me. Frau Callas sagt eben, dass sie so viel Freude und so viel Respekt und so viel Hochachtung vom deutschen Publikum hat, dass ihr einziges Interesse das ist, gesund zu sein für ihren großen Konzertabend in Hamburg. Und sie möchte daher ihre Stimme nicht mehr anstrengen. Sie fühlt sich immer noch nicht ganz wohl, sie hat noch eine gewisse Influenza und möchte wirklich dann gesund auf der Bühne stehen, um dem Publikum zu gefallen, das ihr so viel Ovationen gebracht hat. Do you sing German composers? I have sung Wagner in Italian. In Italien, ja. Auf Italienisch singt sie also auch Richard Wagner. Sie haben schon in Deutschland gesungen. I have not sung concert here. I've only sung opera in Cologne, Sonambula. I see, yes. And I've been to Austria, Vienna, I've been in Berlin with Lucia, who had an enormous success. So I know your public and I do wish so much to sing well, because you're worth every bit of my energy. Thank you very much. Sie hat also schon in Deutschland gesungen, in Köln und Berlin, und zwar Opern, und fand das Publikum großartig, dass ihr so viel Beifall gezollt hat. Übrigens, der Gatte der Primadonna, Maria Callas, pflegt, je nachdem, ob die Künstlerin nun wirklich auftritt oder nicht, den Agenten noch kurz vor der Veranstaltung zu sagen, mein Täubchen singt oder mein Täubchen singt nicht. Fragen wir ihn doch mal. Kommendatore Menichini, wird Ihre Gattin nun singen? Mein Täubchen singt. Oh. quinta trappoli prima di cedere farò giocare quinta trappoli prima di cedere e quinta trappoli Maria Callas singt die Cavatine der Rosina aus Rossinis Barbier von Sevilla. Maria Callas war im Jahr 1959 zu einem Zwischenstopp in Frankfurt. Das war unser Archivschatz heute. Mehr Operngeschichten können Sie in der ARD-Audiothek hören, in der Rubrik HR Retro. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.